1. November. Heute sind es 24 Tage. Ich habe die Tage wie Robinson Crusoe auf dem Rahmen des Wandschirms eingekerbt. Ich bin niedergedrückt, schlaflos. Ich muss entfliehen. Ich werde so blass. Ich fühle mich die ganze Zeit krank und schwach. Diese grauenvolle Stille. Er kennt absolut keinen Erbarmen. Er ist ohne jedes Verständnis. Was will er? Was soll geschehen? Der Sammler von John Fouts, zweiter Teil. Am nächsten Tag fuhr ich nach London. Ich Idiot sagte ihr es auch noch. Sie gab mir eine Liste von Dingen, die ich einkaufen sollte. Es war eine ganze Menge. Später wurde mir klar, dass sie nur Zeit gewinnen wollte. Erst um die Teezeit kam ich zurück und natürlich ging ich sofort hinunter, um nach ihr zu sehen. Sie zeigte sich gar nicht erfreut, als ich ins Zimmer kam und sah die vielen Dinge, die ich besorgt hatte, nicht an. Ich merkte bald, was los war. Sie hatte 4 Steine gelockert, vermutlich um einen Tunnel zu graben. Auf den Stufen lag Erde. Mühelos hob ich einen Stein heraus. Dahinter war Fels. Deshalb hatte sie nichts ausrichten können. Sie wollten fliehen. Ach, halten Sie den Mund. Das war das letzte Mal, dass ich Sie so lang allein gelassen habe. Ihnen traue ich nicht mehr. Sie wandte sich nur ab und sagte kein Wort. Ich hatte Todesangst, sie könnte wieder in Hungerstreik treten und sagte deshalb auch nichts mehr. Dann ließ ich sie allein. Am nächsten Tag war sie wieder in Ordnung, obwohl sie nicht mit mir sprach, abgesehen von einer kurzen Bemerkung über ihren missglückten Fluchtversuch. Später hat sie ihn nie mehr erwähnt. So oft sie ein Bad nahm, musste ich die Latten wieder vor die Fenster nageln. Ich wollte sie nicht die ganze Zeit verrammelt haben. Einmal war es sehr spät und deshalb nahm ich ihr den Knebel ab, als sie ins Bad ging. Es war eine sehr stürmische Nacht, ein heftiger Wind tobte. Als wir nach dem Bad die Treppe hinuntergingen, wollte sie im Wohnzimmer sitzen, natürlich mit gefesselten Händen. Ich dachte, es kann nichts schaden und knipste das elektrische Feuer an. Sie sagte, ein künstliches Kaminfeuer sei das Letzte. Ich sollte richtige Scheite verwenden, wie ich es dann später auch tat. Wir saßen eine Weile zusammen. Sie hockte auf dem Teppich und ließ ihr gewaschenes Haar trocknen. Und ich sah sie an. Langweilig. Nach einer Weile stand sie auf und ging unruhig im Zimmer hin und her. Sie murmelte unentwegt, langweilig, immer wieder und wieder. Langweilig, es klang komisch, wo doch draußen der Wind heulte und überhaupt. Plötzlich packte sie einen von den Krügen auf dem Kaminsims und schleuderte ihn nach mir. Aber ich fiel ihn nicht. Er zerschellte an der Wand. Und schon kam der nächste geflogen. Dabei lachte sie immer zu. Nicht eigentlich bösartig, mehr ausgelassen wie ein Kind. Was soll das alles? Ja, weiß der Himmel, was soll das alles? Sie machte sich richtig über mich lustig. Ach, gehen Sie doch bitte auf die Seite, damit ich an die herrlichen Teller dort hinter Ihnen ran kann. Oder wollen Sie sie selbst zerschlagen? Nein, aufhören, es reicht. Loslassen. Ich ließ sie natürlich nicht los, weil ich annahm, sie mache immer noch Unsinn. Loslassen! Als ich merkte, dass sie es ernst meinte, ließ ich sie sofort los. Sie setzte sich wieder vor den Kamin. Wollen Sie einen Besen? Ich kehre zusammen. Das mache ich morgen. Ich will aber zusammenkehren. Ich mach's schon. Sie sind an allem schuld. Natürlich. Sie sind der vollkommenste kleine Spießer, der mir je begegnet ist. Wirklich? Ja, wirklich. Sie verachten das eigentliche Bürgertum, weil es snobistisch ist. Und snobistisch redet und sich snobistisch benimmt. Aber alles, was Sie dagegen aufzuweisen haben, ist eine schäbige kleine Moral. Sie bilden sich etwas darauf ein, dass Sie hässliche Gedanken verdrängen, keine hässlichen Dinge tun und sich überhaupt nicht hässlich benehmen wollen. Wissen Sie, dass alles Große in der Geschichte und in der Kunst, überhaupt alles Große im Leben, im Grunde das ist, was Sie hässlich nennen? Oder durch Gefühle entstand, die Sie hässlich nennen würden? Durch Leidenschaft, durch Liebe, durch Hass, durch Wahrhaftigkeit. Wissen Sie das? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Oh doch. Warum gebrauchen Sie diese dummen Worte immer wieder? Hässlich, nett, anständig, richtig. Warum legen Sie so großen Wert darauf, immer anständig zu sein? Sie sind wie eine alte Jungfrau, die die Ehe für etwas Schmutziges und alles außer Tegelschlabber in einem muffigen alten Zimmer für anstößig hält. Warum müssen Sie dem Leben alles Lebendige rauben? Weshalb töten Sie alles Schöne? Mir ist es nie so gut gegangen wie Ihnen, deshalb. Sie können sich ja noch ändern. Sie sind jung, Sie haben Geld, Sie können lernen. Und, was haben Sie getan? Ein bisschen geträumt haben Sie, so einen Traum, wie ihn wahrscheinlich kleine Jungs haben, wenn sie onanieren. Und Sie finden sich großartig, weil Sie so nett zu mir sind. Aber doch nur, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass die Tatsache meines Hierseins schmutzig ist. Schmutzig, schmutzig! Es ist sinnlos. Ich könnte genauso gut Griechisch sprechen. Ich verstehe, ich bin ungebildet. Sie sind dumm, Sie sind pervers. Sie haben Geld, Sie könnten es so weit bringen, wie Sie nur wollen, aber erst müssen Sie Ihre Vergangenheit überwinden. Sie müssen Ihre Tante und das Haus, in dem Sie gewohnt haben, loswerden. Sie müssen ein neuer Mensch werden. Sie starrte mich an, als könnte ich das ohne weiteres tun. Ich wagte nicht daran zu denken, dass die 4 Wochen zu Ende gehen könnten. Ich wusste nicht, was dann geschehen würde. Im Grunde lebte ich von einem Tag zum anderen. Halbwegs war ich darauf gefasst, dass die Polizei kam. Eines Nachts hatte ich einen grässlichen Traum. Die Polizei kam und ich musste Miranda umbringen, ehe die Polizisten das Zimmer betraten. Es war mir, als hätte ich die Pflicht dazu, und ich hatte nur ein Kissen, um sie damit umzubringen. Ich schlug auf sie ein und sie lachte, dann sprang ich auf sie los und erstickte sie, und sie rührte sich nicht. Und als ich dann das Kissen wegnahm, lag sie da und lachte und hatte nur so getan, als sei sie tot. November 6. Ich bin ein Exemplar in einer Reihe einer bestimmten Art. Er hasst mich, sobald ich aus der Reihe flattern will. Ich soll tot sein, aufgespießt, stets die gleiche, stets schön. Er weiß, dass meine Schönheit zum Teil mein Lebendigsein ist, aber er will mein totes Ich. Er will mich lebendig, aber tot. Ich habe es heute sehr stark gespürt, dass mein lebendig und veränderlich sein und meine eigenen Meinungen und Launen und all das ihm allmählich lästig werden. Er ist unbeweglich, unveränderlich, starrsinnig. Einmal zeigte er mir, was er sein Tötungsglas nennt. Ich bin darin gefangen und hilflos flattere ich gegen das Glas. Weil ich hindurchsehen kann, glaube ich immer noch, ich könne entfliehen. Ich hoffe, aber ich mache mir nur was vor. Eine dicke, runde Glaswand. Endlich nahte der schicksalsschwere Tag, der 10. November. Am 11. sollte sie freigelassen werden. Könnten wir heute Abend nicht eine kleine Feier veranstalten? Und wen laden wir dazu ein? Na, nur wir beide. Weil wir es durchgestanden haben, nicht wahr? Und oben in Ihrem Esszimmer? Womit ich mich einverstanden erklärte. Was blieb mir anderes übrig? Sie wollte wissen, ob ich eine Flasche Sherry und eine Flasche Champagner kaufen würde. Und ich sagte natürlich ja. Ich habe sie nie so freudig erregt gesehen. Ich glaube, ich war auch freudig erregt. Natürlich große Abendgarderobe. Oh, ich wünschte, ich hätte ein hübsches Kleid. Ich brauche auch noch heißes Wasser, um mir die Haare zu waschen. Ja, ich werde Ihnen ein Kleid besorgen. Sagen Sie mir nur, wie sonst auch immer, die Farbe und so weiter, und ich werde sehen, was es gibt. Also ich möchte entweder ein schwarzes Kleid oder... Nein, olivgrün. Warten Sie. Und sie ging an ihren Malkasten und mischte Farben, wie sie es schon öfter getan hatte, wenn sie eine bestimmte Farbe mitgebracht haben wollte. Diese Farbe. Und es muss ganz einfach sein. Bis zu den Knien, nicht ganz lang. Die Ärmel etwa so. Sie zeichnete sie auf. Oder lieber keine Ärmel, etwa so. Oder so. Natürlich waren meine Gedanken an diesem Tag alles andere als glücklich. Es war typisch für mich, dass ich keinen Plan gemacht hatte. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, wie es weitergehen sollte. Ich weiß nicht einmal, ob ich nicht geglaubt habe, ich würde mein Versprechen halten, obgleich es doch erpresst war und erpresste Versprechen nicht gelten. Um 7 hatte ich dann meinen besten Anzug an, ein weißes Hemd und eine Krawatte, und ging nach unten, um sie abzuholen. Sie ließ mich etwa 10 Minuten warten, ehe sie erschien. Ich war ganz von den Socken. Einen Augenblick glaubte ich, es sei eine andere. So verwandelt sah sie aus. Zum ersten Mal, seit sie bei mir war, war sie richtig geschminkt. Sie trug das Kleid und es stand ihr wirklich prima. Es war sehr einfach, aber elegant und ließ die Arme und den Hals frei. Es war kein Jungmädchenkleid, sie sah aus wie eine große Dame. Natürlich kam ich mir sofort wie ein Tollpatsch vor. Nun? Sehr hübsch. Oh, ist das alles? Sie blickte mich aus den Augenwinkeln an. Sie sah wirklich toll aus. Wunderschön, sagte ich. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte sie immerfort anschauen und konnte es nicht. Ich war auch irgendwie erschrocken. Ich meine, es war, als wären wir uns nie so fern gewesen. Und ich wusste immer deutlicher, dass ich sie nie fortlassen konnte. Nun, wollen wir nach oben gehen? Keine Fesseln? Keine Knebel? Jetzt nicht mehr, das ist vorbei. Ich glaube, was Sie heute und morgen tun, gehört zum Besten in Ihrem Leben. Zum Traurigsten. Nein, das stimmt nicht. Es ist der Anfang eines neuen Lebens. Und auch Sie werden ein anderer sein. Sie nahm mich bei der Hand und führte mich die Stufen hinauf. Es goss in Strömen. Sie holte nur tief Luft, ehe sie durch die Küche und durch das Esszimmer ins Wohnzimmer ging. Kann ich ein Glas Sherry haben? Ich schenkte jedem von uns ein Glas ein. Wir standen herum. Sie brachte mich zum Lachen. Sie tat, als wäre der Raum voll Menschen. Sie winkte ihnen zu, erzählte ihnen von mir und meinem neuen Leben. Dann legte sie eine Platte auf. Ganz sanfte Musik. Sie sah wunderschön aus, völlig verändert. Ihre Augen schienen zu funkeln. Dazu der ganze Raum erfüllt von ihrem französischen Parfum, der Sherry, das warme Kaminfeuer, echte Buchenscheite. Ich vergaß wirklich, was mir noch bevorstand. Sie trank ein zweites Glas und dann gingen wir in das Esszimmer, wo ich neben ihren Teller mein Geschenk gelegt hatte. Sie bemerkte es sofort. Für mich? Sehen Sie es nur an. Ist das echt? Natürlich. Es sind nur kleine Steine, aber besonders gut. Oh, Sie sind fantastisch. Ich kann es nicht annehmen. Ich möchte aber, dass Sie den Schmuck behalten, bitte. Ich werde ihn heute Abend tragen. Ich werde so tun, als gehörte er mir. Er gehört Ihnen. Legen Sie ihn mir um? Wenn Sie einem Mädchen ein Collier schenken, dann müssen Sie es selbst umlegen. Sie stand ganz nah vor mir und sah mir in die Augen. Und als ich den Schmuck aus dem Etui nahm, drehte sie sich um und ich legte ihn um ihren Hals. Ich brachte die Schließe kaum zu. Meine Hände zitterten. Es war das erste Mal, dass ich ihre Haut berührte, außer an der Hand. Sie roch so gut. Ich hätte den ganzen Abend so dastehen können. Endlich drehte sie sich um und sah mich an. Sieht das schön an mir aus? Ich nickte. Ich konnte nicht sprechen. Ich wollte etwas Nettes sagen, ihr ein Kompliment machen. Möchten Sie einen Kuss von mir? Ich schwieg, aber sie legte ihre Hand auf meine Schulter und reckte sich ein wenig und gab mir einen Kuss. Mein Gesicht muss sehr heiß gewesen sein. Jedenfalls brannten meine Wangen so, dass ich einen Holzstoß hätte in Brand stecken können. Naja, dann aßen wir kaltes Huhn und andere gute Dinge. Ich öffnete den Champagner und er schmeckte sehr gut. Ich war ganz überrascht. Wir lachten viel, sie war wirklich witzig, plauderte mit Leuten, die gar nicht da waren und so weiter. Nach dem Essen machten wir gemeinsam in der Küche Kaffee. Ich passte natürlich auf jede Bewegung von ihr auf und trugen ihn ins Wohnzimmer. Sie legte eine Jazzplatte auf, die ich für sie gekauft hatte. Wir saßen tatsächlich nebeneinander auf dem Sofa. Der geeignete Augenblick schien gekommen. Ich hielt es sowieso nicht mehr länger aus. Bitte, heiraten Sie mich. Ich hatte den Ring schon in der Tasche. Alles, was ich besitze, gehört Ihnen. Heiraten? erwartet Lieben? Ich erwarte nichts. Ich erwarte von Ihnen nichts, was Sie nicht selber wollen. Sie können tun, was Ihnen gefällt, Kunst studieren und so weiter. Ich werde nichts von Ihnen verlangen, außer dass Sie dem Namen nach meine Frau sind und mit mir im gleichen Haus leben. Sie können Ihr eigenes Schlafzimmer haben und es jede Nacht abschließen. Wir werden uns nie verstehen. Sie starrte mich an, lächelte, stand auf und ging zum Kamin. Wirklich wunderschön sah sie aus, aber ganz verschlossen, überlegen. Ich kann keinen Mann heiraten, dem ich mich nicht absolut zugehörig fühle. Ich muss denken wie er, mein Herz muss fühlen wie er, mein Körper empfinden wie er. Und ich muss wissen, dass er genauso zu mir gehört. Ich gehöre zu Ihnen. Aber nein, dazu ist zweierlei nötig. Der eine gibt und der andere akzeptiert, was man ihm gibt. Und umgekehrt, Sie gehören nicht zu mir, weil ich Sie nicht akzeptieren kann. Ich kann Ihnen nicht zurückgeben. Ich verlange nicht viel. Ich weiß. Sie wollen nur das, was ich Ihnen sowieso geben muss. Die Art, wie ich aussehe und spreche und mich bewege. Aber ich bestehe aus mehr. Ich habe noch anderes zu geben. Und das kann ich Ihnen nicht geben, weil ich Sie nicht liebe. Nun, das ändert natürlich alles, nicht wahr? Was meinen Sie damit? Sie wissen, was ich meine. Ich werde Sie heiraten. Ich werde Sie heiraten, sobald Sie es wollen. Haha. Das wollten Sie doch von mir hören. Sie denken wohl, ich wüsste nicht, dass man Trauzeugen braucht und so weiter. Na und? Die Art, wie sie mich ansah, machte mich ganz krank. Als wäre ich überhaupt kein Mensch. Es war nichts Höhnisches darin. Gerade so, als käme ich vom Mars geflogen. Sie glauben wohl, ich falle auf Ihr zartes Gesäusel rein. Ferdinand. Hören Sie auf mit Ihrem Ferdinand. Sie haben mir Ihr Versprechen gegeben. Ein Versprechen muss man halten. Gar nichts muss ich. Aber ich weiß ja überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Wie kann ich Ihnen denn meine Freundschaft zeigen, wenn Sie mir gar keine Möglichkeit dazu geben? Dann fing sie plötzlich an. Ich war schon darauf gefasst, aber nicht gefasst war ich auf das Geräusch eines näher kommenden Wagens. Als er ganz nah am Haus war, streckte sie den Fuß aus, als wollte sie ihn wärmen, kippte aber ruckartig ein brennendes Scheit aus dem Kamin auf den Teppich, schrie im selben Moment gellend auf, rannte zum Fenster und als sie merkte, dass es verrammelt war, zur Tür weiter. Doch ich war schneller, holte nicht erst das Chloroform aus der Schublade. Ich packte sie, sie fuhr herum, kratzte, schlug nach mir und schrie dabei immer weiter. Ich schlug ihr auf die Arme und hielt ihr den Mund zu. Sie biss und trat nach mir, aber jetzt saß mir der Schrecken im Genick. Ich zerrte sie fort und riss die Schublade auf, in der die Plastikschachtel lag. Sie wollte sich losreißen und warf den Kopf hin und her, aber ich erwischte die Chloroformmaske und presste sie ihr aufs Gesicht. Das glühende Holzscheit schwelte scheußlich, das Zimmer war voll Rauch. Sie war bald völlig hinüber und ich ließ sie los und löschte das Feuer mit Wasser aus einer Vase. Dann schaffte ich sie rasch nach unten, legte sie auf ihr Bett und lief wieder nach oben, um nachzusehen, ob das Feuer richtig aus war und niemand ums Haus herumstrich. Naja, dann ging ich wieder runter. Sie lag immer noch betäubt auf dem Bett. Und wie sie aussah, das Kleid hing ihr in Fetzen von der einen Schulter. Ich weiß nicht wieso, aber ich wurde ganz erregt. Es war, als hätte ich ihr mal gezeigt, wer hier der Herr war. Die Schulter war ganz nackt und auf der einen Seite war das Kleid bis über den Strumpf hinaufgerutscht. Ich zog ihr das Kleid und die Strümpfe aus und ließ ihr gewisse Kleidungsstücke an, den Büstenhalter und das andere, weil ich nicht bis zum Äußersten gehen wollte. Bildhübsch sah sie aus, wie sie so mit weniger als nichts dalag, wie Tante Annie das nannte. Das war die Chance, auf die ich gewartet hatte. Ich holte meine Kamera und machte ein paar Aufnahmen. Ich hätte noch mehr gemacht, aber sie fing an, sich zu bewegen und da musste ich mich rasch davon machen. Ich fing sofort mit dem Entwickeln und Kopieren an. Die Bilder waren recht gut geworden. In dieser Nacht schlief ich keine Sekunde, so sehr war ich aufgewühlt. Manchmal war mir, als müsste ich sofort wieder hinunter und sie betäuben und weitere Aufnahmen machen. So sehr hatte es mich gepackt. Im Grunde bin ich gar nicht so veranlagt, aber nach allem, was ich zugetragen hatte und der Nervenbelastung, war es in dieser Nacht so. Außerdem war mir der Champagner zu Kopf gestiegen. Und all das, was sie gesagt hatte, auch. Man nennt sowas wohl ein Zusammentreffen unglücklicher Umstände. Trotz allem, was dann noch geschah, wurde es nie mehr wie zuvor. Irgendwie bewies dieser Abend, dass wir niemals zusammenfinden würden. Sie hätte mich nie verstehen können. Und sie würde wahrscheinlich sagen, ich hätte sie nie verstehen können. Und außerdem hätte ich es auch gar nicht gewollt. Am nächsten Tag ging ich nach unten und brachte ihr das Frühstück. Es war genau, wie ich es mir vorgestellt hatte. Sie saß in ihrem Sessel und starrte mich an. Ich sagte guten Morgen, sie antwortete nicht. Sie starrte mich bloß an. Also stellte ich ihr das Tablett hin und wartete vor der Tür. Aber als ich wieder reinging, hatte sie nichts angerührt, sondern saß immer noch da und starrte mich an. Ich wusste, dass jede Unterhaltung sinnlos war. 18. November. Ich habe seit 5 Tagen nichts gegessen. Ich habe ein bisschen Wasser getrunken. Er bringt mir das Essen, aber ich habe keinen Bissen angerührt. Morgen werde ich wieder anfangen zu essen. Vor einer halben Stunde stand ich auf und wurde schwindelig. Musste mich wieder setzen. Bis jetzt fühlte ich mich nicht krank. Nur Bauchweh und ein bisschen schwach. Aber diesmal war es etwas anderes. Eine Warnung. Ich werde seinetwegen nicht sterben. Ich hatte kein Essen nötig. Ich war so erfüllt von Hass auf ihn und seine Gemeinheit. Seine ekelhafte Feigheit. Sein Egoismus. Guten Morgen. Guten Morgen. Nett, Ihre Stimme wieder zu hören. Finden Sie? Bald werden Sie das nicht mehr finden. Sie werden sich wünschen, Sie hätten sie nie gehört. Das wird sich zeigen. Ich werde Sie umbringen. Es ist mir klar, dass Sie mich verhungern lassen würden. Das sieht Ihnen durchaus ähnlich. Ich habe Ihnen wohl die letzten Tage kein Essen gebracht. Von da an aß sie normal, aber es war nicht wie früher. Sie sprach kaum und wenn, dann immer spitz und sarkastisch. Wenn ich eine Minute länger als nötig in ihrem Zimmer blieb, fauchte sie mich an. Ich solle verschwinden. Eines Tages brachte ich ihr einen Teller weiße Bohnen auf Toast in Tomatensauce, tadellos gekocht und serviert, und sie nahm einfach den Teller und schleuderte ihn nach mir. Damals hatte ich die ganze Angelegenheit gründlich satt. Völlig sinnlos und verfahren kam sie mir vor. Ich versuchte alles, aber sie wollte mir jenen Abend einfach nicht verzeihen. Wir waren an einem toten Punkt angekommen. Aber dann kam ein Tag, an dem sie mich tatsächlich um etwas bat. Ich ging jetzt schon immer sofort nach dem Abendessen hinaus, ehe sie mich anschnauzen konnte. Aber diesmal... Einen Moment noch, ich möchte baden. Heute Abend geht es nicht. Morgen. Nichts spricht dagegen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wusste, wie viel Ihr Ehrenwort wert war. Außerdem möchte ich im Keller herumgehen. Sie streckte mir ihre Hände entgegen und ich fesselte sie. Es war seit langem wieder das erste Mal, dass ich sie berührte. Nun, ich setzte mich wie üblich auf die Treppe zur Außentür und sie ging auf und ab. Ziemlich lange sagte sie nichts. Ich weiß nicht weshalb, aber ich wusste, dass sie gern gesprochen hätte. Haben Sie Freude am Leben? Nicht besonders. Das ist eine nette Melodie. Gefällt sie Ihnen? Ja. Dann gefällt sie mir nicht mehr. Sie ging wieder 2 oder 3 Mal auf und ab. Erzählen Sie mir was. Wovon? Von Schmetterlingen. Was soll ich Ihnen davon erzählen? Weshalb Sie sie sammeln, wo Sie sie finden. Los, reden Sie. Es kam mir seltsam vor, aber ich erzählte. Und wenn ich aufhören wollte, sagte sie jedes Mal... Erzählen Sie weiter. Ich muss da unten eine halbe Stunde lang erzählt haben, bis sie stehen blieb. So, jetzt reicht's. Sie ging wieder in ihr Zimmer. und ich nahm ihr die Fesseln ab und sie ging sofort zu ihrem Bett und setzte sich mit dem Rücken zu mir darauf. Ich fragte sie, ob sie Tee wolle, und erhielt keine Antwort. Plötzlich merkte ich, dass sie weinte. Ich konnte es nicht ertragen, sie so unglücklich zu sehen. Ich trat dicht zu ihr und bat sie, mir zu sagen, was sie wolle. Ich würde ihr alles kaufen. Sie fuhr herum. Sie weinte wirklich, aber ihre Augen funkelten. Sie stand auf und stellte sich vor mich. Raus! Raus! Raus! Es war schrecklich. Sie sah wie eine Verrückte aus. 20. November. In den vergangenen Tagen habe ich mich sehr häufig im Spiegel angestarrt. Manchmal komme ich mir selbst nicht mehr wirklich vor. Ich denke plötzlich, das ist nicht mein Spiegelbild, was da nur 2 Schritte weit weg ist. Ich muss wegschauen. Ich betrachte eingehend mein Gesicht, meine Augen. Ich versuche zu lesen, was in meinen Augen steht. Was ich bin. Weshalb ich hier bin. Ich sitze mir selbst gegenüber. Am nächsten Tag war sie sehr ruhig. Kein Wort. Ich verbarrikadierte die Läden und bereitete alles vor. Und als sie genug auf- und abgegangen war, bedeutete sie mir durch Gesten, dass sie auch so weit war. Ich brachte sie also nach oben. Und sie badete. Und dann kam sie aus dem Bad und streckte mir sofort die Hände entgegen. Ich werde sie umbringen. Ich ging immer zuerst aus der Küche und hielt sie mit einer Hand fest, denn da war eine Stufe, über die ich selber schon mal gestolpert war. Deshalb dachte ich mir nichts dabei, als sie stolperte und die Bürsten und Flaschen und das Zeug, das sie in einem Frottetuch trug, zu Boden fallen ließ. Sie stand ganz unschuldig wieder auf, ich werde sie umbringen. Bückte sich und rieb ihre Knie, und ich, Idiot, kniete mich hin, um das Zeug aufzuheben. Natürlich hielt ich ihren Morgenrock mit einer Hand fest, aber ich ließ sie aus den Augen. Und das war mein Unglück. Im nächsten Augenblick erhielt ich einen furchtbaren Schlag gegen den Kopf. Glücklicherweise fing meine Schulter die Hauptwucht des Schlages auf. Ich rollte auf die Seite, weil ich dem nächsten Schlag ausweichen wollte. Ich sah, dass sie etwas in den Händen hielt, und da wusste ich auch schon, dass es das alte Beil war, das ich erst an diesem Morgen im Garten benutzt hatte. Ich hatte es auf dem Sims des Küchenfensters liegen lassen, und sie musste es dort gesehen haben. Einen Augenblick war ich ihr völlig ausgeliefert. Sie schlug nochmal zu, und ich hob den Arm und spürte einen heftigen Schlag gegen die Schläfe. Mein Kopf dröhnte, und sofort schoss das Blut wie aus einer klaffenden Wunde. Instinktiv trat ich nach ihr und machte dabei eine Drehung. Und sie fiel hin, beinahe auf mich. Ich hörte das Beil auf dem Boden aufschlagen. Ich griff danach und entwand es ihr und schleuderte es ins Gras. Es kam zu einem kurzen Kampf, nur ein paar Sekunden lang. Sie muss geglaubt haben, sie hätte ihre Chance verspielt, denn plötzlich hörte sie auf und ich schob sie durch die Tür und die Treppe hinunter. Mir war ganz schlecht, das Blut lief mir übers Gesicht. Ich stieß sie ins Zimmer und sie sah mich seltsam an, bevor ich die Tür zuwarf und den Riegel vorschob. 21. November. Es ist tiefe Nacht. Ich kann nicht schlafen. Ich hasse mich. Heute Nacht wäre ich beinahe zur Mörderin geworden. Es war wie das Erwachen aus einem Angsttraum. Ich hätte zuschlagen sollen und konnte es nicht. Es war grauenvoll. Am nächsten Morgen ging ich nach unten. Ich hatte immer noch Kopfschmerzen. Ich hatte fest vor, notfalls richtig eklig zu werden. Aber zu meiner größten Verblüffung stand sie sofort auf. Wie geht es Ihrem Kopf? Ich kann von Glück sagen, dass ich nicht tot bin. Sie streckte mir die Hände entgegen. Den Knebel hatte sie aus dem Mund genommen. Aber sie musste gefesselt geschlafen haben, denn sie war immer noch im Morgenrock. Ich löste den Strick. Lassen Sie Ihren Kopf ansehen. Ich fuhr zurück. Sie machte mich ziemlich nervös. Haben Sie die Wunde ausgewaschen? Ja. Desinfiziert? Ich sagte, die Wunde sei versorgt. Sie holte eine Flasche Antiseptikum, tränkte einen Watteborsch und trat auf mich zu. Ich möchte es abtupfen. Setzen Sie sich. Ganz zart zog sie das Pflaster und den Mull ab. Ich spürte, wie sie beim Anblick der Wunde zusammenzuckte. Aber sie säuberte sie behutsam und legte den Mull wieder auf. Ich bedankte mich. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie es mich nicht entgelten lassen. Sie machen es mir nicht leicht, wenn Sie so sind. Ich möchte gar nicht darüber sprechen. Ich möchte mich nur bei Ihnen entschuldigen. Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Ich danke Ihnen. Es war alles sehr förmlich. Nach dem Frühstück reichte sie mir das Tablett mit dem Hauch eines Lächelns. Das ist vielleicht nicht viel, aber es zeigte doch eine große Veränderung an. Fast schien es mir die Wunde wert zu sein. An diesem Morgen war ich wirklich glücklich. 25. November. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit ihm. Ich kriegte ihn dazu, mir Modell zu sitzen. Dann fragte ich ihn, was er eigentlich von mir wolle, ob ich seine Geliebte werden solle. Aber das schockierte ihn. Er wurde rot und sagte, das könne er sich in London kaufen. Ich sagte ihm, er sei ein Rätsel. Und das ist er. In seinem Innersten will er, dass ich ihn liebe. Auf jede Weise. Mit meinem Körper, mit meiner Seele. Das ist so völlig unmöglich. Selbst wenn ich es rein physisch über mich brächte, wie könnte ich ihn jemals anders sehen als von oben herab? Wie er mit dem Kopf gegen eine Mauer rennt. 2 oder 3 Tage ereignete sich nichts Außergewöhnliches. Dann bat sie mich eines Tages nach dem Frühstück, ich solle mich doch wie früher zu ihr setzen, damit sie mich zeichnen könne. Das war nur eine Ausrede. Sie wollte sich mit mir unterhalten. Ich brauche Ihre Hilfe. Schießen Sie los. Ich habe eine Freundin, in die sich ein junger Mann verliebt hat. Weiter? Er liebt sie so sehr, dass er sie entführt hat. Er hält sie gefangen. Was für ein Zufall. Nicht wahr? Nun möchte sie wieder freikommen. Aber sie will ihm nicht wehtun. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Was würden Sie ihr raten? Geduld. Was muss geschehen, damit der junge Mann sie freilässt? Vieles kann geschehen. Na schön. Spaß beiseite. Sagen Sie mir, was ich tun muss, damit Sie mich freilassen. Ich konnte ihr keine Antwort geben. Ich dachte, wenn ich jetzt sage, bleiben Sie für immer bei mir, sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Eine Heirat ist keine Lösung. Sie trauen mir nicht. Noch nicht. Und wenn ich mit Ihnen ins Bett ginge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so eine sind. Ich will ja nur Ihre Bedingungen kennenlernen. Sie wissen, was ich möchte. Eben, das weiß ich nicht. Sie wissen es ganz genau. Herr im Himmel, antworten Sie mit Ja oder Nein. Wollen Sie mit mir ins Bett gehen? So wie wir jetzt stehen, nicht. Wie stehen wir denn jetzt? Ich dachte, Sie sind die Gescheite. Sie glauben, ich bin nur auf eine Möglichkeit zur Flucht aus. Ich täte alles nur zu diesem Zweck. Ja. Und wenn Sie das Gefühl hätten, ich täte es aus einem anderen Grund? Weil ich Sie gern hätte? Oder einfach zum Vergnügen? Würden Sie dann gern mit mir schlafen? Das, wovon Sie sprechen, kann ich mir jederzeit in London kaufen. Wenn ich es haben will. 28. November. Ich habe heute einen ungeheuerlichen Entschluss gefasst. Ich habe mir vorgestellt, ich ginge mit ihm ins Bett. Ihn nur zu küssen ist zwecklos. Ich muss ihm einen solchen Schock versetzen, dass er mich freilassen muss. Denn man kann sehr schlecht jemand gefangen halten, der sich einem hingegeben hat. Ich weiß schon. Viele würden mein Benehmen seltsam finden. Die meisten Männer wären nur darauf ausgewiesen, die Situation auszunutzen. Gelegenheit dazu gab es genug. Ich hätte die Chloroformmaske verwenden können. Ich hätte tun können, was ich wollte. Aber der Typ bin ich nicht. Ich werde mit ihm ins Bett gehen, wenn er will. Mit ihm herumspielen, wenn er will. Aber nicht das Letzte. Ich werde sagen, ich hätte meine Periode, wenn er zu weit gehen will. Ich glaube, er wird so entsetzt sein, dass ich ihn dazu bringen kann, das zu tun, was ich will. Sie war wie eine Raupe, die zum Fettwerden 3 Monate braucht, es aber in ein paar Tagen schaffen will. Die Menschen von heute wollen immer alles haben. Kaum geht ihnen was durch den Kopf, wollen sie es auch schon in der Hand halten. Er wird dann aufhören, wenn ich es verlange. Selbst wenn es zum Äußersten käme, wenn er nicht aufhörte. Ich würde das Risiko eingehen. Aber ich bin anders, altmodisch. Ich mache mir gern Gedanken über die Zukunft. Vielleicht sollte ich ihn wirklich küssen. noch mehr als küssen ihn lieben, den Froschkönig in einen Prinzen verwandeln. Immer mit der Ruhe, wie Onkel Dick zu sagen pflegte, wenn er einen großen Fisch an der Angel hatte. Sogar ein Kind, sein Kind, alles, um frei zu kommen. Eines hat sie nie begriffen, dass es mir darauf ankam, sie zu haben. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass das der Weg ist. Sie zu haben war genug. Er hat irgendein Geheimnis. Irgendetwas zu tun war nicht nötig. Vielleicht kann er nicht. Ich wollte sie nur haben. Was immer es ist. Und endlich ganz sicher haben. Es wird sich herausstellen. 2, 3 Tage später wollte sie wieder baden. Und könnten wir dann nach oben sitzen? Ich kann diesen Raum hier nicht mehr ertragen. Ich sagte, das verstünde ich. 30. November. Oh Gott. Ich habe etwas Schreckliches getan. Ich muss es hinschreiben, es vor Augen haben. Es ist so erstaunlich. Das geschah, was geschehen ist. Dass die Dinge jetzt so liegen, ärger als zuvor. Ich machte Feuer im Kamin und überzeugte mich, dass nichts herumlag, womit sie mir den Schädel einschlagen konnte. Nach dem Bad putzte ich mich heraus, übergoss mich mit Mitsuko, stellte mich vor den Kamin und ließ ihn meine nackten Füße sehen. Ich war nervös, wusste nicht, ob ich's durchhalten würde. Sie sah mich ein paar Mal so seltsam an, als wüsste sie etwas, das ich nicht wusste. Und das machte mich nervös. Und dazu noch mit gefesselten Händen. Aber ich goss rasch 3 Gläser Sherry hinunter, dann ging ich aufs Ganze. Ich ließ ihn sich hinsetzen und setzte mich auf seinen Schoß. Ich war völlig überrumpelt. Sie legte mir ihre gefesselten Arme um den Hals und küsste mich auf den Mund. Dann lehnte sie den Kopf an meine Schulter. Sie sind so verkrampft, lassen Sie sich doch gehen. Ich versuchte es, aber ich wusste, irgendwas stimmte nicht. Ich konnte ihn nur mit Gewalt dazu bringen, mich zu küssen. Ich denke an die Folgen, zu denen das führen könnte. Es ist mir egal, zu was es führt. Und schon küsste sie mich wieder. Ich fühlte sogar ihre Zunge. Ist das nicht nett? Ja. Da erwiderte er meinen Kuss, als wolle er mir seinen schmallippigen, verkrampften Mund in den Kopf bohren. Sein Mund war frisch. Es war nicht so schlimm. Was dann passierte, war äußerst peinlich. Ich war schrecklich überreizt. Und nach allem, was ich beim Militär gehört habe, soll ein Mann sich ja immer bis zum richtigen Moment in der Gewalt haben. Ich dachte, sie könnte beleidigt sein und wollte mich aufsetzen. Was ist? Tue ich dir weh? Ja. Dann trat er ans Fenster und kam nicht mehr zurück. Er wollte fortlaufen. Weil er aber nicht konnte, stellte er sich an seinen Schreibtisch, während ich halbnackt vor dem Kamin kniete und mein Haar löste, damit es keinen Zweifel mehr geben konnte. Ich fragte ihn, was los sei. Gar nichts. Dann komm wieder her. Ich fühle mich ganz wohl hier. Schließlich musste ich zu ihm hingehen und ihn zum Kamin zurückholen. Ich ließ ihn meine Fesseln abnehmen. Er war wie in Trance. Und dann zog ich erst mich und dann ihn aus. Dann war ich auf einmal nackt und sie presste sich an mich, umklammerte mich, aber ich war ganz verkrampft. Ich war in diesem Augenblick nicht normal und tat nicht, was man von mir erwartete. Sei nicht nervös. Ich möchte das tun. Sei nur ganz natürlich. Sie stellte Sachen mit mir an, über die ich nur so viel sagen will, dass ich so etwas nie von ihr gedacht hätte. Aber nichts geschah. Er taute einfach nicht auf. Ich wollte es tun. Ich wollte ihr zeigen, dass ich's konnte, um ihr zu beweisen, dass ich wirklich Achtung vor ihr hatte. Einmal zog er mich an sich. Aber das war nicht natürlich. Ich wollte ihr zeigen, dass ich's konnte. Und dann wollte ich ihr sagen, dass ich's nicht tun würde. Dass es unter meiner Würde sei und unter ihrer Würde. Nur eine verzweifelte Nachahmung dessen, was er wohl für das Richtige hielt. Dass es ekelhaft sei. Bemitleidenswert, wenig überzeugend. Eine Zeit lang lagen wir ganz still da. Und ich spürte, dass sie mich verachtete. Er kann nicht. Ich war ein Versager. Er ist kein Mann. Wir zogen uns wieder an und sie kniete vor dem Kamin nieder. Es ist verrückt. Wir sind einander ferner denn je. Gehasst haben Sie mich schon vorher. Jetzt verachten Sie mich wohl auch noch. Ich bedauere Sie, weil Sie sind, wie Sie sind. Und weil Sie nicht sehen können, wie ich bin. Ich kann es sehen. Glauben Sie nur nicht, dass ich es nicht kann. Bitte, bring sie mich nach unten. Ich schlief die ganze Nacht nicht. Ich musste immer wieder daran denken. Ich sah förmlich, wie sie unten über mich lachte. Wenn ich daran dachte, war mir jedes Mal, als würde ich am ganzen Körper rot. Ich wäre zu allem fähig gewesen. Ich hätte sie umbringen können. Man hätte meinen können, sie sei blöd. Das war sie natürlich nicht. Sie kapierte bloß nicht, wie man mich auf die richtige Weise lieben musste. Sie war, wie alle Frauen, eingleisig in ihrem Denken. Ich habe nie wieder Achtung vor ihr gehabt. Tagelang war ich zornig, denn ich konnte es. Manchmal betrachtete ich die Fotografien von dem Tag, als ich sie chloroformiert hatte. Bei denen konnte ich mir Zeit lassen. Die widersprachen nicht. Und das hat sie nie kapiert. 1. Dezember. Eben ist er gegangen. Ich sagte, ich würde hungern, bis er mich nach oben lässt. Täglich frische Luft und Tageslicht. Er machte Ausflüchte. Er war scheußlich, sarkastisch. Er sagte, ich vergesse wohl, wer hier der Herr sei. Er ist verändert. Jetzt habe ich Angst vor ihm. Ich habe ihm ein Ultimatum gestellt. Bis morgen früh muss er sich entscheiden. Als ich am nächsten Morgen hinunterging, sagte ich, ich hätte mir die Sache überlegt. Ich verstünde ihren Standpunkt, hätte mir Gedanken gemacht und so weiter. Ein Zimmer könnte gerichtet werden. Doch dazu brauchte ich eine Woche Zeit. 6. Dezember. Ich war zum Baden oben und wir haben uns das Zimmer angesehen, das ich bewohnen soll. Er hat einiges getan. Er wird versuchen, einen antiken Winzerstuhl zu bekommen. Ich habe ihm einen gezeichnet. Ich habe seinen Schnupfen erwischt. Den Stuhl besorgte ich am nächsten Tag und brachte ihn sogar nach unten und zeigte ihn ihr. Er musste wieder nach oben. Sie wollte kein einziges Möbelstück von unten oben haben. Nachdem sie das Zimmer und die vorgebohrten Löcher am Fenster gesehen hatte, schien sie wirklich zu glauben, ich sei dumm genug und ließe sie raufkommen. 7. Dezember. Ich bin immer noch hier unten. Er hat es nie ernst gemeint. Er möchte Aufnahmen von mir machen. Er möchte mich ausziehen und... Oh Gott. Bis heute wusste ich nicht, was Hass ist. Er sagte mir unaussprechliche Dinge ins Gesicht. Ich sei ein Straßenmädchen. Ich hätte mir seine Vorschläge selbst zuzuschreiben. Ich habe seinen verdammten Schnupfen erwischt. Ich kann nicht mehr klar denken. Als ich am nächsten Morgen nach unten ging, war ich sehr erstaunt, sie noch im Bett zu finden. Sie hatte in Kleidern geschlafen und im ersten Moment schien sie gar nicht zu wissen, wo sie war. Sie hustete rasselnd und sah wirklich schlimm aus. Eben war er hier unten. Ich lag schlafend auf dem Bett. Fieber. Die Luft ist so stickig. Ich muss Grippe haben. Das Bett ist feucht. Meine Brust tut weh. Abends. Er brachte ein Thermometer. Mittags hatte ich 40. Jetzt habe ich 41. Ich war den ganzen Tag im Bett. Vormittags. Schüttelfrost. Ich habe nicht richtig geschlafen. Grauenvolle Träume. Ich kann nichts essen. Beim Atmen tut meine Lunge weh und ich muss immer an Lungenentzündung denken. Aber das kann nicht sein. Ich will nicht sterben. Nicht für ihn. Nachts. Kein Erbarmen. Kein Gott. Ich schrie ihn an. Er wurde wütend. Ich war zu schwach, um mich zu wehren. Er fesselte und knebelte mich und machte seine grässlichen Aufnahmen. Der Schmerz ist mir egal. Aber die Demütigung. Ich tat, was er wollte, um es hinter mich zu bringen. Es war nicht meine Schuld. Woher sollte ich wissen, dass sie kränker war, als sie aussah? Noch in derselben Nacht entwickelte und kopierte ich die Bilder. Am besten waren die, auf denen ihr Gesicht nicht zu sehen war. Mit dem Knebel sah sie sowieso nicht besonders aus. Die besten waren die von hinten, stehend, in Schuhen mit hohen Absätzen. Die ans Bett gefesselten Hände ergaben das, was man ein interessantes Motiv nennt. Ich muss sagen, ich war recht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich kann nicht schlafen. Ich werde verrückt. Es ist Lungenentzündung. Er muss einen Arzt holen. Er will nicht auf mich hören. Ich habe ihn angefleht. Das Fieber steigt weiter. Ich habe erbrochen. Kein Wort über gestern Nacht. Ist es wirklich geschehen? Fieber. Ich fantasiere. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Gott, lass mich nicht sterben. Lass mich nicht sterben. Als ich um 7:30 runterkam, sah ich sie neben dem Wandschirm liegen, den sie beim Hinfallen umgeworfen hatte. Ihre Hände waren eiskalt, aber sie atmete, ein röchelndes Seufzen, sehr rasch. Ich hob sie ins Bett und deckte sie zu. Sie fing fürchterlich an zu zittern und hatte einen Schweißausbruch. Daddy? Daddy? Schlafen Sie, morgen werden Sie gesund sein. Ich will nicht sterben. Sie werden nicht sterben. Sind Sie noch da? Ich verzeihe Ihnen. Sie fantasierte, natürlich, aber ich sagte, es tue mir leid. Man könnte sagen, dass von da an alles anders war. Es tat mir aufrichtig leid, was ich neulich nachts getan hatte. Aber wie konnte ich wissen, dass sie wirklich krank war? Das Geschehene ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Es war nun mal geschehen. Ferdinand! Etwa eine halbe Stunde war sie ruhig. Dann rief sie meinen Namen ganz laut. Ferdinand! Sie sagte, sie könne nicht atmen. Und dann brachte sie eine Menge Auswurf heraus. Merkwürdig dunkelbraun. Außerdem zupfte sie dauernd an den Laken und in beiden Mundwinkeln hatte sie jetzt eitrige Pusteln. Fast die ganze Nacht saß ich bei ihr und hin und wieder nickte ich ein. Zweimal wollte sie noch aus dem Bett, aber sie war so matt wie eine Fliege. Ich saß bloß da und hörte auf ihr Atmen und Gemurmel und dachte über mein erbärmliches Leben nach und über ihr Leben und über alles andere. Dann brach der letzte Tag an. Seltsam, er war strahlend schön. Ich glaube, den ganzen Tag war keine Wolke am Himmel. Ich war für kurze Zeit nicht in ihrem Zimmer, und als ich gegen 4 wieder zurückkam, war sie tot. Sie lag da, den Kopf auf der Seite, und es sah schrecklich aus. Ihr Mund stand offen und ihre Augen waren verdreht. Ihre Hand war kalt, aber der Körper war noch warm. Ich hielt ihr einen Spiegel vor den Mund, aber er beschlug nicht. Sie war tot. Also band ich ihr das Kinn hoch und drückte ihr die Augen zu. Ich kämmte ihr Haar und schnitt mir eine Locke ab. Ihr Gesicht hatte einen sehr friedlichen Ausdruck. Ich kniete nieder und sprach ein Gebet. Dann ging ich nach oben. Mein einziger Gedanke war, das ist das Ende. Ich konnte nicht weiterleben, wenn sie so da unten lag. Und da kam mir die Idee. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie glücklich war, weil sie alles überstanden hatte. Keine Sorgen mehr, kein Verbergen mehr, nie mehr der Gedanke an all das, was man sein möchte und niemals sein wird, sondern mit allem fertig. Ich brauchte mich nur umzubringen, dann könnten die anderen denken, was sie wollten. Ich hätte nichts mehr mit ihnen zu tun. Ich würde nach Luz fahren, sobald die Läden aufmachten und eine Menge Schlafmittel und Blumen kaufen. Chrysanthemen waren ihre Lieblingsblumen. Dann würde ich die Schlafmittel nehmen und die Blumen nach unten bringen und mich neben sie legen. Aber vorher musste ich einen Brief an die Polizei schreiben und abschicken, damit man uns da unten findet. Im Jenseits vereint. Man würde uns gemeinsam begraben, wie Romeo und Julia. Es wäre eine echte Tragödie. Wenn ich das täte, würde man große Achtung vor uns haben. Ich müsste die Fotos vernichten, sonst war ja nichts da. Und dann würde jeder wissen, dass ich ihr niemals etwas Schlimmes angetan habe. Es wäre wahrhaft tragisch. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Ich wachte erst nach 10 Uhr auf. Es war wieder ein schöner Tag. Ich frühstückte und dann fuhr ich nach Luz und kaufte das Schlafmittel und die Blumen und fuhr zurück und ging nach unten. Und da fiel mir ein, ich könnte noch ein letztes Mal ihre Sachen durchsehen. Das war mein Glück. Ich fand ihr Tagebuch, das mir deutlich bewies, dass sie mich nie geliebt hat. Und beim Aufwachen war ich sowieso schon vernünftiger. Schließlich hatte ich sie ja nicht umgebracht. Meinem Gefühl nach hätte ein Arzt da doch kaum noch helfen können. Noch etwas geschah an diesem Morgen in Luz. Es war ein purer Zufall. Ich fuhr gerade zum Blumenladen, als ein Mädchen in einer Kittelschürze über die Kreuzung ging, vor der ich anhielt. Ich kriegte einen richtigen Schreck. Ich glaubte, ich sähe ein Gespenst. So ähnlich war ihr Haar, nur nicht so lang. Sie hatte die gleiche Größe wie Miranda und sie ging auch wie sie. Ich musste einfach den Wagen parken und hinter ihr hergehen und sah, wie sie zu Woolworth ging. Ich folgte ihr und stellte fest, dass sie dort Süßigkeiten verkauft. Als ich mit all den Sachen nach Hause zurückkam, um die Blumen zu arrangieren, spürte ich schon, dass ich für das andere nicht in der rechten Stimmung war. Und dann fand ich ja sowieso das Tagebuch. Die Tage gingen dahin. Jetzt sind es schon 3 Wochen seit der ganzen Geschichte. Sie liegt in der Kiste, die ich zurechtgezimmert habe, unter den Apfelbäumen. 3 Tage brauchte ich, um das Loch zu schaufeln. Der Raum ist jetzt völlig gesäubert und so gut wie neu. Wegen Marianne, wieder ein M. Ich hörte, wie der Abteilungsleiter sie beim Namen rief. Habe ich mich noch nicht entschlossen. Diesmal wird es nicht Liebe sein. Ich tue es nur aus Interesse an der Sache. Und die Kleider würden auch passen. Aber das ist vorläufig nur so eine Idee. Den Ofen habe ich heute bloß deshalb unten aufgestellt, weil der Raum sowieso ausgetrocknet werden muss. Sie hörten Der Sammler nach dem gleichnamigen Roman von John Fowles, aus dem Englischen von Maria Wolf. Hörspielbearbeitung Jochen Stremmel, 2. Teil. Es sprachen Frederick Clegg, Jens Harzer, Miranda Gray, Katrin Angerer. Ton Dietmar Rözel. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Marc Ginzler. Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2000. Dramaturgie Eckhard Skorupa.